Herr Zander, Gottes heilige Narren, Einsiedler in der Wüste, das war unser Thema in den beiden vorausgegangenen Sendungen. Lassen Sie mich zu Beginn unseres dritten Teils doch einmal nachfragen, warum muss, und so habe ich Sie verstanden, Einsiedlerleben immer gemeinschaftlich sein? Nach landläufiger Vorstellung ist doch Einsiedlerleben das eines Solitärs, der nur mit sich und seinem Gott zu tun haben will. Offensichtlich ist der Mensch nicht imstande, oder er ist nicht, ich würde es nicht so abwertend sagen, er ist nicht dafür gemacht, sein Innerstes allein zu besorgen. Das heißt, wenn zum Beispiel Sokrates in seinem letzten Dialog davon spricht, dass er den Gott in sich entdecken will, so sagt er das nicht stumm in sich hinein, er sagt es im Dialog zu uns. Das heißt, das Innerste jedes Menschen ist etwas, was alle angeht. Und wenn er zum Innersten kommen will, wenn er zu Gott finden will, ist er auf die Hilfe eines anderen angewiesen. Bei Antonius gibt es, das ist sehr stark entwickelt worden im Einsiedlermilieu um Antonius herum, die Lehre, dass jeder einen Abba haben muss. Ich weise Sie darauf hin, dass Jesus Gott Abba nennt. Jeder muss einen Älteren haben, der ihm von Zeit zu Zeit hilft, der ihm sagt, hör mal, du baust Unsinn. Hör mal, wenn du so weitermachst, kommst du um. Das heißt, das innerste religiöse Anliegen eines Menschen, die Begegnung mit Gott, so sehr das die Sache des Einzelnen ist und sein eigenstes, muss in irgendeiner Weise gemeinschaftlich angepackt werden. Pachomius hat ganz grob gesagt das Klosterwesen der katholischen Kirche geschaffen. Ein Ägypter, der römischer Soldat gewesen war, stellt das ganze religiöse Unternehmen auf den Kopf. Also er sammelt die jungen Wüstenväter in römischen Kasernen, wo nun mit römischer militärischer Disziplin und religionspädagogisch streng überwacht, jeden Tag religiöser Vortrag, versucht wird, das Alleinsein mit sich oder es überhaupt erst machbar zu machen. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, ich habe mein Leben damit verbracht, die katholische Kirche zu kritisieren. Aber was ist Kirche eigentlich anderes? Was ist Religion? Als eben dieser Versuch, gemeinschaftlich das Innerste eines jeden anzugehen, zu versuchen, sich dabei zu helfen, muss nicht unbedingt in autoritärer Form geschehen. Zum Beispiel sagte Antonius, jeder braucht einen Eltern, der ihm hilft, der ihm Ratschläge gibt, aber der Ältere darf keinen einzigen Ratschlag geben, wenn der Junge nicht ausdrücklich danach fragt. Das ist etwas anderes als die gegenwärtigen Verhältnisse in der katholischen Kirche. Überlegen Sie sich einmal, wenn der Papst Ratschläge nur geben dürfte, wenn man ihn danach fragt. Wenn Sie einmal ein Resümee dieser Zeit ziehen, einer Zeit, in der sehr viel Spektakuläres geschehen ist, wie wir eben beschrieben haben, lassen sich Parallelen eigentlich ziehen zu heute? Sie haben zwar das Beispiel der Medien angeführt, aber wie offen war eigentlich diese Zeit gegenüber dem, was wir heute erleben oder vielleicht vor 50 Jahren erlebt haben? Der Unterschied betrifft eher das Christentum jetzt als solches. Es ist ein großer Fehler zu glauben, die Religion sei etwas, was über der Zeit schwebt. Religionen sind einmal jung und später sind sie alt. Und dann sind sie ganz alt. Sie müssen dann auch verschwinden. Damals war die katholische Kirche, oder ich würde gar nicht sagen katholische Kirche, die katholische Szene war ungeheuer lebendig. Das war das Powerhouse der westlichen Kultur. Und ich meine schon, wenn wir heute, wo die katholische Kirche sich in einem Zustand hoher Überalterung befindet, wenn wir uns darüber klar werden wollen, was eigentlich katholisch ist und wo die großen Inspirationen und Anstöße dieser Kirche, dieser Konfession, dieser besonderen Form des Christentums liegen, dann tun wir gut, in diese Zeit der mächtigen Blüte zurückzugreifen. Hat das Mönchtum Zukunft? Das Mönchtum hat nicht nur Zukunft, sondern es hat Gegenwart. Jeder Zweite in den deutschen Großstädten lebt als Single. Und das griechische Wort für Single ist Monachos. Daraus ist unser Wort Mönch geworden, sakral verengt. Aber was im katholischen Klerus weiterlebt, im zölibatären Klerus, ist die Single-Szene der späten Antike. Und jetzt haben wir wieder eine immense Single-Szene, dass sie religiös nicht zu sich findet. Die heutige Single-Szene liegt daran, dass vor allem die katholische Kirche eine fürchterlich engherzige und spießige Familienideologie entwickelt hat, als wäre die heilige Familie die einzige christliche Lebensform. Jetzt können Sie sich denn Jesus als den Typ des katholischen Familienvaters vorstellen? Doch eher als den Typ des Single, der sich überlegt, was soll ich im Leben machen? Vielleicht dieses, vielleicht jenes und vielleicht etwas ganz anderes. Und dafür ist die antike Single-Szene der Wüstenväter, von den ägyptischen Eremiten bis zu den Säulenheiligen in Syrien, voll von immensen Anregungen.